1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, Freitagnacht, wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht, wie immer freitags. Also, wer gerne mit mir sprechen möchte, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. So, und der erste Anrufer heute Nacht ist 36 Jahre alt und heißt Matthias. Hallo Matthias. Hallo Domian. Matthias, um was geht's bei dir? Bei mir geht es um sexuellen Missbrauch durch den Geistlichen von der katholischen Kirche. Mhm. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie ich anfangen soll, aber... Ich frage mal, wann ist das passiert? Wie alt warst du da? Ich war 16, ja, das war schon ein höheres Alter und 1991 war das. Mhm. Und aber das war im Zusammenhang, ich war bei den Pfadfindern und da war... eine Party und ist auf gut Deutsch ein bisschen Alkohol geflossen und die Musik war ziemlich laut und dieser Pfarrer, der war damals noch Kaplan oder wie man das glaube ich nennt, also noch ein Priester und er hat sich vorher schon so einen guten Kontakt aufgebaut zu mir und ich fand das halt auch toll, weil ich so das Gefühl hatte, er mag mich so, wie ich einfach bin als Mensch und dann haben wir uns tiefgründig unterhalten. Es ging um die Krankheit von meiner Mutter noch, weil die schweren Gehirntumor erkrankt ist. Und dann hat er gesagt, nebendran, das 10 Meter war ja das Pfarrhaus, wo er gewohnt hat. Und hat er ein kleines Zimmer gehabt. Hat er gesagt, nein, wir können ja auch da noch ein Glas Wein trinken. Und dann hat er eine Flasche Rotwein geholt. Also die musste erst, die war nicht im Zimmer. Und so nach dem zweiten Glas habe ich halt gemerkt, irgendwie, gut, ich habe war schon was getrunken, aber so viel war es nicht. Und irgendwie ist mir dann schwummrig geworden und irgendwie hatte ich dann einen Filmriss. Und dann, du vermutest, er hat etwas in den Wein getan? Ja, also ich kann es mir halt nicht anders erklären, weil so ruckartig, wie ich dann weg gewesen sein muss, also ich kann mir es nicht erklären, dass dann von so Glas Wein, dass ich dann so betrunken war, dass ich dann eingeschlafen bin, ja. Wann setzen denn deine Erinnerungen wieder ein? Meine Erinnerung, also ich bin dann in so einem, sag ich mal, Dämmerzustand, wie wenn ich jetzt unter Beruhigungsmitteln gestanden hätte, zu mir gekommen und ich lag, nebendran war so ein altes Holzbett, das war wie gesagt ein ganz kleines Zimmer und ich war halt an Beinen und Füßen gefesselt. Du warst an Beinen und Füßen gefesselt? Ja. Und warst du angezogen noch? Nee, ich war ja nackt, das war ja das. Also der muss mich halt auch ausgezogen haben, ja. Weil ich war definitiv nackt, ja. Als du das wahrgenommen hast, ich bin an Beinen und Füßen gefesselt und liege hier nackt in dem Zimmer, war der Priester, Kaplan oder wie immer wir nennen wollen, war er noch in dem Zimmer? Ja, der war ja auf mir drauf praktisch. Ja. Ach so, ja, so setzt die Erinnerung ein, ich verstehe. Ja, und das, ich kann mich halt nur an diese tierischen Schmerzen halt erinnern, ja. Der hat dich vergewaltigt? Ja, der hat mich, ich hatte mich ja mit deiner Kollegin gestern unterhalten, es war jetzt nicht so, dass er sich mal einen Runner geholt hätte oder so, sondern er hat mich anal missbraucht, ja. Das heißt, du lagst da in Panik, in Angst und Schmerzen? Ja. Und dann, wie ging das dann weiter? Dann habe ich die Erinnerung, dass er mich dann umgedreht hat, also praktisch vom Bauch auf den Rücken gelegt hatte. Und dann kann ich mich, das Gesicht, das habe ich irgendwie so ganz klar noch, so ein gierig, also wie soll ich sagen, wie so ein Tier, wo die Gabel rausläuft und so ein gieriges Gesicht kann ich mich dran erinnern. Und an diesen Geruch, diesen... Das habe ich auch noch ganz deutlich in Erinnerung, wie man in der Kirche so hat, dieses Weihrauch irgendwie so. Und dann hat er sich an mein Glied zu schaffen gemacht, auf gut Deutsch. Und dadurch, dass ich ja klar unter Schock und auch hetero bin sowieso, hat sich da nichts geregt. Und war das anscheinend uninteressant für ihn. Und dann hat er mich noch so über die Beine gestreichelt und hat mich dann so angefangen loszumachen. Und während dem Losmachen hat er noch gesagt, ich soll es niemandem sagen, sonst komme ich auf eine schwarze Liste, was immer das auch heißen mag. Ja, also auf eine schwarze Liste, das weiß ich, also das weiß ich komischerweise noch hundertprozentig, dass ich auf eine schwarze Liste komme, ja. Dann hast du dich angezogen? Ja, dann habe ich mich angezogen. Und wohin bist du dann gegangen? Ich bin dann direkt, das war also, wie gesagt, so ein kleines Pfarrgemeindehaus, das war am ersten Stock, dann bin ich die Treppe runtergerannt und dadurch, dass die Party ja dann noch am Laufen war von den Pfadfindern, standen zwei Pfadfinder da in der Nähe, die haben gerade eine Zigarette geraucht, die haben dann mich direkt angesprochen, was ist denn mit dir los, du siehst ja gerade, hast du ein Gespenst gesehen? Und ich habe halt dann, bin da auch nicht groß drauf eingegangen, ich habe nur gesagt, ich bin fertig und der wollte mir an die Wäsche, habe ich gesagt, ja. Ach, das hast du schon gesagt, der wollte mir an die Wäsche. Ja, oder? Komischerweise an die Wäsche, das ist ja ein bisschen unertrieben auf gut Deutsch, ja. Und er wollte mir an die Wäsche, ist ja auch noch harmlos ausgedrückt, er ist ja an die Wäsche gegangen. Ja, klar, aber ich habe mich geschämt. Ja, ja, klar, verstehe. Ich war 16, ich habe im Fußballverein gespielt, ich habe auch Kampfsport gemacht zu der Zeit, also ich war jetzt nicht gerade unfit, aber in dem Zustand, Bist du denn dann in der Nacht dann da, hast du im Zelt mit den anderen Jugendlichen geschlafen oder wie ging das weiter? Nee, das war kein Zeltlager, das war, also der hieß Rainer und der hat seinen 18. Geburtstag gefeiert und hat Pfadfinder, aber auch private Bekannte, also es war so eine gemischte Party, ja. Achso, wurde denn da auch übernachtet oder bist du nach Hause gegangen, gefahren? Nee, ich bin erstmal weggerannt und ich bin dann in irgendeine Kneipe, aber ich will jetzt den Namen nicht sagen und hab dann da noch ein paar Bier getrunken und ich glaube auch noch ein paar Schnaps und dann bin ich irgendwann nachts nach Hause. Hast du's, das war 1991, sagst du, da warst du 16 Jahre alt. Ja, genau. Ungefähr. Hast du es deinen Eltern dann erzählt? Nee, gar nicht. Ich habe ja erstens mal, ich habe ein Schamgefühl zum Allerfeinsten und ich hab mich auch komischerweise, obwohl es vom normalen Menschenverstand, ich habe mich schuldig gefühlt irgendwie. Weil die Vorgeschichte, okay, ich weiß nicht, wie viel Zeit du hast, aber der ist immer, wir waren ja 30 Leute bei den Pfadfindern und der ist aber immer so zu mir den Kontakt gesucht, bevor die Gruppenstunde, obwohl er mit den Pfadfindern nichts zu tun hatte. Also er hat da keine Funktion gehabt. Naja, der hat das habe ich gerade schon kapiert, er hat das ganz subtil und ganz geschickt gemacht. Und er hat auch die Situation ausgenutzt, dass deine Mutter so krank ist. Ja, habe ich das schon erzählt mit meiner Mutter da? Ja, dass er dich in dieses Gespräch verwickelt hat, über den Zustand deiner Mutter. Ach so, ja, nee, das war ja noch was anderes, weil du gerade sagst, meine Mutter hat in Bruchköbel zwei Pfarrgemeinden und meine Mutter war in der anderen Pfarrgemeinde Fahrsekretärin und dadurch hat er mit ihr Kontakt gehabt, durch berufliche Wege. Lass uns mal nicht so weit ausdehnen. Wann hast du denn zum ersten Mal und mit wem gesprochen? Ich habe das erste Mal, also ich muss jetzt auch ehrlich sagen, ne, ich will auch mich als Heiligen darstellen, ich bin danach erstmal auf Alkohol, ziemlich habe ich mich betäubt. Hat mir ganz andere Freundeskreise gesucht, bin auch nicht mehr in meine Sportvereine und zum Fahrten sowieso nicht mehr gegangen. Bin dann in so eine Drogen, ja, ich habe dann Drogen ziehen, also mit Drogenleuten zu tun gehabt. Gut, das kann ja auch damit zusammenhängen, dass du durch diese Vergewaltigung deine Betäubung, ganz genau. Wann hast du denn zum ersten Mal jemandem davon erzählt? Das erste Mal, das war 2008, das war in der Übergangseinrichtung im Taunus. Das heißt, sehr viel Zeit ist da vergangen. Ja, und da war ich auf Entzug, da habe ich schon Methadon entgiftet und dann ist mir wie so ein weiches Ei und emotional und heult viel und so. Und der Leiter, mit dem ich sehr gut verstanden hat, für den ich auch wie so ein Sohnersatz war, der hat immer zu mir gesagt, gut, wegen meiner Adoption, das hat mich noch beschäftigt, weil ich ja ein Adoptivkind bin, Und da hat er gesagt, hier, Matthias, bei dir ist irgendwas anderes, ich spür das. Als du das im Jahre 2008 dann zum ersten Mal ausgesprochen hast. Das kam aus mir raus. Jetzt kriege ich es gar nicht so schnell gerechnet. Hast du diesen Mann noch angezeigt? Konntest du ihn noch anzeigen? Genau, das war dann letztes Jahr im März. Da ging ja vieles durch die Presse mit der Kirche. Skandal innen vorne. Und da habe ich mir irgendwie gedacht, also guck mal, ich bin ja nicht der Einzige. Da habe ich im Internet einfach mal Bistum Fulda eingegeben und habe mich an die gewandt, habe die Geschichte einfach mal so im Groben erzählt. Und dann hat sich zwei Wochen später eine Missbrauchsbeauftragte bei mir gemeldet, telefonisch. Ist denn dann daraus eine Anzeige erwachsen? Ja, die Anzeige ist gestellt worden, aber durch diese Verjährungsfrist ist es dann eingestellt worden. Dann haben sie mich angeschrieben nach, keine Ahnung, nach ein paar Monaten. Ja, also nach dem Motto, es tut uns leid, aber es ist strafrechtlich ist nichts zu machen, weil das ist, ich hätte das 10 Jahre nach dem 18. Geburtstag hätte ich genau. Genau. Das heißt, heute, dieser Mann ist heute wahrscheinlich irgendwo, hat vielleicht eine Gemeinde. Und ja, man weiß nicht, was er macht. Nee, das ist ja das Schlimme. Ich habe das ja mitgekriegt. Also, ich weiß nicht, kann ich einen Ortsnamen sagen? Nee, also, lassen wir mal alle Namen raus. Dann okay, ich sag mal so, das war eine Stadt von 20.000 Einwohnern. Und er ist nach diesen Vorwürfen, ich weiß selber nicht, wie das jetzt rausgekommen ist. Ja, das kann ich dir wirklich nicht sagen. Sind auf jeden Fall Gerüchte laut, weil wahrscheinlich das mehreren passiert ist. Und er ist praktisch 6 Kilometer weiter, ja, versetzt worden in eine andere Gemeinde. Dieser Gemeinde, das ging ja auch alles durch die Presse, dadurch weiß ich das, und durch Akteneinsicht ist er dann nach 3-4 Monaten auch versetzt worden. Das Schlimme war halt, dass dieser Pfarrer, der damals zuständig war, leider verstorben ist. Na, versetzt ist ja noch keine Lösung. Wohin? In eine andere Gemeinde versetzt oder wohin? Ja, wie gesagt, er ist 6 Kilometer weiter versetzt, dann ist er da rausgeflogen, weil da was vorgefallen sein muss, was Schlimmes. Weißt du denn, wo er heute ist? Ja, also gut, mittlerweile, das ist das Einzige, was ich erreicht habe, er ist suspendiert. Also nicht gefeuert, er ist... Na, wenigstens so, das. Wenigstens er ist suspendiert. Und das Letzte, was ich weiß, er war in Fulda im Altenheim, war er als letztes tätig. Ja. Auch eine weitere sehr schlimme Geschichte aus diesem Bereich sexueller Missbrauch durch Geistliche. Bist du, Matthias, in einer psychologisch-therapeutischen Behandlung? Ja, das ist ja mein Problem. Ich habe mir dann, weil das ein Hausarzt war und der macht auch Psychotherapie und ich war so mit dem zufrieden und dann kam es ins Gespräch mit der Psychotherapie, aber das hat mich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, noch mehr zurückgeworfen, weil ich will dem Mann jetzt nicht schlecht machen, aber es ging eigentlich schon ums Geld, weil er daran nicht schlecht verdient hat, sage ich jetzt mal so. Und er hat mich auch fertig gemacht, weil durch meine Depression, das war keine Böswilligkeit von mir, ich habe es dann manchmal nicht geschafft, zu Terminen zu gehen, ja. Ich würde gerne, Matthias, dich beraten lassen durch meine Psychologin, was klug wäre, was du in der Situation jetzt tun könntest. Ich glaube schon, dass du irgendwie... Ein Therapeut, der mir hilft und mich nicht noch zusätzlich unter Druck setzt. Ja, genau, genau. Termin sagt dann... Also, dass auf jeden Fall irgendwas passiert. Ich glaube, was passieren muss, da sind wir uns einig, ne? Ja, und das Problem ist, wie gesagt, dieser Therapeut hat mich dann abgemeldet und dann hatte ich bei diesem zuständigen Bistum, sage ich jetzt einfach mal, angerufen und dann haben die einfach gesagt... Ja, der Punkt, Ihr Therapeut hat Sie abgemeldet, der Punkt ist jetzt für uns erledigt. Okay, da gehen wir erstmal weiter. Wir beschäftigen uns mal im Hintergrund ein bisschen ausführlicher damit, Matthias. Ja, weil ich brauche da Hilfe. Ich kann immer. Absolut, das kann ich verstehen. Das finde ich auch, ja. Matthias, dann bitte ich dich erstmal aufzulegen. Und du wirst von uns, von meiner Psychologin, der Magdalena, angerufen. Und das... dann habt ihr wirklich Zeit, in Ruhe mal zu überlegen, wie du das jetzt demnächst klug angehen kannst, okay? Das wäre toll, ja. Dann wünsche ich dir von Herzen alles Gute und auch vielen Dank für deinen Mut, dass du das hier alles so offen erzählt hast. Alles Gute wünsche ich dir, Matthias. Darf ich noch eins sagen? Darf ich noch eins sagen, Domian? Ich sage ja keine Namen und keine Zuständige. Ich finde es traurig und das war auch mein Beweggrund, ja. Wie die Kirche, ich meine, es kann sein, dass manche falsche Anschuldigungen machen, aber es sind so viele und wie die mit Leuten wie mir umgehen, das wollte ich irgendwie mal der Öffentlichkeit sagen, ich finde es traurig. Ja, du bist nicht der Einzige, der das so sagt und der das beklagt. Ich habe irgendwie zum Depp gemacht und ich habe wo ich das Gespräch gesucht habe, gedacht, das bringt mich voran, das hat mich zurückgestoßen, noch ein Löcher, und das wollte ich einfach nur mal loswerden. Gut, Matthias, das ist jetzt rübergekommen, und ich glaube, du stehst mit dieser Anklage, mit diesem Gefühl wirklich nicht alleine da. Jetzt bitte ich dich aufzulegen, und wir melden uns gleich. Ja. Tschüss. Ich bedanke mich, Domi. Sehr gerne, Matthias. Sehr gerne. Alles Gute. Okay. Tschüss. Jo, tschüss. 0800 220 5050. Hier ist Roswitha. Roswitha ist 62. Hallo, Roswitha. Hallo, Domian. Hallo, Roswitha. Es freut mich, dass das geklappt hat heute. Was höre ich da im Hintergrund? Das ist ein Beatmungsgerät. Ah, ich verstehe. Deshalb dieses Rauschen. Ein Gerät, das dir hilft atmen. Ja. Mhm. Also, und zentral dazu ist ein Sauerstoffgerät. Mhm. Damit zugeschaltet, sodass der Sauerstoff in dieses Beatmungsgerät kommt. Ja. Und das beatmet mich dann. Ja. Lunge funktioniert zwar noch ein bisschen, aber nicht so, dass es reicht. Ja. Was ist der Grund deines Anrufes, Roswitha? Ja, ich hatte am Mittwoch schon versucht. Ja, die große Sehnsucht. Ja, die große Sehnsucht. Ja. Und zwar, vor 6 Jahren starb meine Mutter. Ja. Und je länger sie tot ist, umso mehr Sehnsucht habe ich. Umso mehr Sehnsucht hast du nach ihr. Ja, dadurch, dass ich jetzt an die Couch gefesselt bin, durch das Beatmungsgerät, habe ich keine Möglichkeit rauszugehen, ich kann keine Kontakte mehr knüpfen und sie war immer für mich da. Wie heißt eigentlich genau die Erkrankung, die du hast? COPD Gold. Ah ja. So nennen sie das, ich da habe. Ja. So, und sie hatte Lungenfibrose, das ist eigentlich auch nicht viel anders. Also beides sehr schwere Lungenerkrankungen. Ja, beides. Und bei uns ist das ein bisschen familiär. Mhm. Mein Vater verstarb vor 30 Jahren an Bronchialkrebs. Mhm. So, dann starb meine Mutter 2005 an Lungenfibrose und mein Bruder auch an Lungenfibrose. Jetzt hast du auch so eine extrem schwere Erkrankung, ja. Die, soweit ich informiert bin, ja nicht heilbar ist. Nein, die ist nicht heilbar. Mhm. Die auch langsam fortschreitet, wahrscheinlich. Das wird eigentlich immer von Jahr zu Jahr schlimmer. Bis man dann irgendwann erstickt. Ja, so ist es, ne? Ich wollte es jetzt nicht so sagen, ja, aber so ja, ist es, ist ne? So ist es. Wirklich so. Mhm. Aber ich habe das mal, ich bin schon zweimal, wie man so sagt, von der Schippe gesprungen. Mhm. Und muss ganz ehrlich sagen, ich hatte auch immer eine furchtbare Angst davor. Mhm. Und dann habe ich das mal erfahren, also dann, bei mir die Luft immer knapper war. Mhm. Ich meine, gut, man hat das Gefühl, dir drückt einer die Kehle zu. Mhm. Mhm. Aber automatisch, wenn die Luft immer weniger wird, nimmt man nichts mehr wahr. Mhm. Und um sich nicht, um man selber. Also ich selber habe das so empfunden, habe das nachher nicht mehr so als schlimm empfunden. Ja. Also ich bin so langsam, wie man so sagt, so langsam weggeschlummert. Ja. Also, aber die Ärzte waren da und haben mich wieder zurückgeholt. Also hört sich in dem Fall Ersticken schlimmer an, als es dann vielleicht und hoffentlich sein wird. Sicherlich wird das bei dem einen ist es so und beim anderen so. Mhm. Natürlich, natürlich. Aber ich lag dann im Zimmer mit einer älteren Dame und die hatte das auch. Und die sagte dann, ich habe solche Angst vorm Ersticken. Mhm. Und ich habe ihr die Angst wirklich nehmen können. Ich habe ihr das erzählt, wie ich das empfunden habe. Weil du es erfahren hattest. Ja. Genau. Und hat ihr das erzählt und hat sie gesagt, na, dann ist das ja gar nicht so schlimm. Roswitha, lass uns über deine Mutter sprechen. Die ist vor 6 Jahren gestorben. Und ja. Du sagst, je mehr Zeit vergeht, eigentlich ist es ja so, normalerweise ist es so, je mehr Zeit vergeht, desto mehr kann man in der Regel einen Tod und eine Trauer verarbeiten. Das ist bei dir anders. Das ist bei mir anders. Das ist, ich sage, das ist wahrscheinlich dadurch, dass ich sehr viel alleine bin. Wir haben uns jeden Tag 2-3 Mal angerufen. Ja. Ich konnte ihr alles erzählen, welche Ängste jetzt auch so speziell mit dem Tod haben wir uns drüber unterhalten. Das kann ich mit meinen Kindern nicht. Ich habe 6 Stück an der Zahl. 6 Kinder? Ah ja. Ja. Aber da müsstest du eigentlich dennoch viel Austausch haben und Kommunikation. Nein, es ist leider nicht so. Ist nicht so. Ich habe eigentlich nur zu 2 Kindern richtigen Kontakt. Mhm. Die anderen haben alle keine Zeit. Der eine wohnt in Kota, der andere in Bremen. Also weit weg von dir? Ja, auch weit weg von mir. Mhm. Und das Interesse ist auch nicht so. Kannst du, wenn auch beschwerlich, vielleicht kannst du rausgehen aus dem Haus? Nein. Das geht gar nicht mehr? Nein. Aufgrund des Beatmungsgerätes? Ja, weil das alles so kommt. Aufgrund dessen, weil mein Herz auch so schlecht ist, habe ich die Kraft nicht zu gehen. Ich komme praktisch einmal im Monat raus und das ist, wenn der Krankentransport mich holt. Ach so. Wenn ich in die Klinik zur Kontrolle muss. Kannst du dich denn wenigstens in der Wohnung alleine bewegen? In der Wohnung 1 Meter, solange wie der Schlauch ist von meinem Beatmungsgerät. Ach du lieber Gott. Und wie machst du das, wenn du zur Toilette musst? Gehe ich ohne. Und das geht dann, die paar Minuten? Das geht eigentlich gar nicht. Also ich muss mich beeilen, so schnell wie es möglich, wie es geht, und dann wieder zurück. Ach, dann nehme ich die nächste Viertelstunde, aber wirklich, wie man so sagt, wie so ein Schluck Wasser. Mhm. Wenn denn irgendwie einer kommt, ich kann gar nicht sprechen. Kann man denn nicht ein längeres Kabel anschließen, damit du... Nein, das kann man hier nicht. An diese Maschine geht nur so ein Kabel von 1 Meter. Am Sauerstoffgerät kann man längere anschließen, aber nicht an diesem Beatmungsgerät. Ach so, verstehe. Und das Ding ist so schwer, da kann man auch nicht durch die Gegend tragen. Das heißt, jeder Toilettengang ist für dich Stress und mit Angst besetzt. Ja, genau so. Und waschen kannst du dich dann auch nur am Bett? Ja. Und da muss dir dann wahrscheinlich jemand bei helfen. Da muss dir jemand Wasser ans Bett bringen, oder wie geht das? Das macht der Pflegedienst morgens, wenn er kommt. Da kommt ein Pflegedienst, aber auch nur, weil ich Diabetes habe und gespritzt werden muss. Und die machen das denn, dass sie mir eine Schüssel hinstellen. Also bist du eine sehr, sehr schwer kranke Frau, das kann man ja so sagen. Eigentlich ja. Ja, und insofern kann ich das jetzt auch, wenn du das so erklärst, alles, kann man das ja auch nachvollziehen, dass du so eine Sehnsucht nach deiner Mutter hast. Das war eine ganz enge Vertraute für dich. Ja, natürlich. Sie hat mir alles erzählt, was sie auf dem Herzen hatte. Mhm. Und sie hatte mir damals schon immer, weil sie ja nun schon länger krank war, sie war auch sehr viel alleine. Sie war auch an so einem Gerät, wie ich habe, angeschlossen. Warst du denn damals noch so fit, dass du zu ihr gehen konntest? Nee, ich bin mit dem Rollstuhl noch ein oder zweimal bei ihr gewesen. Ach so, das heißt, ihr wart parallel erkrankt, so kann man das sagen. Ja. Meine Mutter war länger krank als ich. Ich weiß nicht, wann die da an Fibrose erkrankt ist, weiß ich jetzt nicht. Wie lange bist du denn insgesamt jetzt schon so krank? 12 Jahre. 12 Jahre schon, ja, dann verstehe ich. 6 Jahre davon an diesem Beatmungsgerät jetzt. Aber ich konnte, wie gesagt, mit ihr über alles reden. Alles, was mich bedrückt hat, das habe ich ihr wieder erzählt. Und sie hat mir immer erzählt, oh, ich werde verrückt, hat sie immer gesagt, ich bin den ganzen Tag alleine. Mhm. Habe ich auch mal gesagt, Mensch, Oma, die anderen müssen alle arbeiten. Jetzt weiß ich, jetzt verstehe ich sie. Hast du Oma zu deiner Mutter gesagt? Ja, wir haben Oma gesagt zu ihr. Ach, wie komisch, warum? Weil sie die Oma meiner Kinder war. Ach so, verstehe. Ah, ja, und das hat sie akzeptiert. Ihre Tochter, also eine jüngere Schwester habe ich noch. Ja. Und die hatte dann auch nachher ein Kind. Und dann glaubte sie könnte dann auch zu meiner Mutter Oma sagen. Mhm. Und dann hat meine Mutter gesagt, du hör mal, ich bin deine Mutter, nicht deine Oma. Aber zu mir hat sie das nie gesagt. Das heißt, du kannst dann ja auch nie zum Friedhof, zu ihrem Grab Ich kann nicht gehen. Zum Friedhof. Gar nichts. Ich kann auch zu familiären Geburtstagen nicht mehr gehen. Mhm. Weil ich ja, wenn der Krankentransport mich jetzt holt, die holen mich im Tragestuhl. Mhm. Bist du denn vielleicht auch ein bisschen enttäuscht? Du hast so viele Kinder und dass da nicht mit einem Kind so eine enge... Und das ist das, was mich fertig macht. Da ist eine Enttäuschung. Und deshalb fehlt sie mir so sehr. Mhm. Ich konnte ihr das dann alles sagen. Das heißt, wenn der Kontakt zu ein oder zwei Kindern so intensiv wäre wie mit der Mutter, könntest du das besser verkraften, dass du sie nicht mehr hast? Ja, denke ich mal nochmal, sie wird mir immer fehlen, aber es würde mir eine Erleichterung bringen. Mhm. Wie kommt denn das, dass die Kinder so wenig Interesse an dir haben? Die Entfernung ist für mich keine Rechtfertigung dafür. Ich muss es ganz ehrlich sagen, für mich auch nicht. Mhm. Ich habe eine Tochter, die wohnt ein Dorf weiter bei uns hier. Sie arbeitet selbst in der Pflege. Mhm. Also bei den Leuten da. Mhm. Und nicht mal die kommt. Nur hatten sie ja bei mir dieses Karzinom festgestellt. Und dann hat sie gesagt, das ist kein, solange wie man das nicht genau feststellt, hast du sowas nicht. Oh, das ist aber auch keine nette Art, mit der Mutter umzugehen. Ich glaube immer, dass sie das gar nicht so richtig glaubt, dass ich so krank bin. Ja, also wenn man das nicht glaubt, allein was du uns hier schon erzählt hast, geschweige denn, wenn wir dich jetzt sehen können. Also das muss ja jeder Mensch glauben, dass du nur wirklich sehr, sehr angeschlagen bist. Ja. Du sagst, dein Mann ist verstorben. Nein, ich bin geschieden von meinem Mann, 1984. Ach so, da habe ich es gerade falsch gedeutet. Nein, den habe ich nicht mehr. Und da gibt es auch keinen Kontakt, gar nichts mehr. Nein. Das ist lange her, das ist eine alte Geschichte. Das ist zu lange her, gut, 1984. Und sonst gibt es im Verwandtenkreis auch niemanden, der... Meine Schwester kommt, die ist aber auch berufstätig, auch nur immer so in gewissen Abständen. Sie ruft aber jeden Tag an. Mhm. Und dann habe ich ja noch eine Tochter, die ist 28. Mhm. Die kommt so im Schnitt alle 2 Tage. So, und dann eine Tochter, die wohnt in Berlin. Mhm. Die kommt regelmäßig alle 14 Tage, kocht mir dann mein Essen vor. Also da gibt es schon so ein Geflecht von Menschen, die sich um dich kümmern, aber eben nicht ausreichend und nicht jeden Tag. Nein, genau. So konstant, wie du das mit der Mutter gemacht hast. Nein. Fühlst du dich einsam? Ja. Mhm. Weil ich ja immer, ich sage, es ist eigentlich auch egal, ob ich jetzt liege, ob ich sitze oder stehe oder würde oder was. Das interessiert gar keinen. Mhm. Musst du eigentlich, wo du es gerade sagst, musst du immer liegen oder kannst du auch im Sessel sitzen? Ich sitze auf der Couch. Sitz auf der Couch, mhm. Ja. Mhm. Genau gegenüber vom Fernsehapparat. Wie geht das denn, wenn du, ich muss das nochmal fragen, weil mit diesem 1 Meter Radius, das beeindruckt mich im traurigen Sinne sehr, wenn du dir was zu essen machen willst. Dann gehe ich ohne in die Küche. Ja. Ich kann mir aber nur etwas machen, wo ich jetzt, sagen wir mal, den Kochtopf schnell aufstellen kann, mhm. mir irgendein Fertiggericht reinlege ins Wasserbad, mhm. oder ich nehme von vornherein nur Brot. Ich esse fast nur Brot. Wie lange kannst du es denn ohne diese Geräte aushalten, maximal? 6 Minuten. Ach du lieber Gott. Ja, dann verstehe ich das. Länger geht nicht. Mhm. Also letztens hatten sie vergessen, das Sauerstoff wird anzustellen. Mhm. Und dann habe ich das, für die Schweißausbrüche und ich weiß nicht, und ich kann ja nicht hingehen, um zu gucken. Mhm. Also ich überlege so gerade, ich verstehe es mit deiner Mutter und das tut mir auch sehr leid. Die Sehnsucht wird wahrscheinlich auch da bleiben. Das ist ja... Ja, das denke ich auch. Das ist so. Aber dennoch, wäre dir vielleicht schon geholfen, wenn du per Telefon einen regelmäßigen Kontakt mit jemandem hättest? Ja. Ne? Das wäre doch schon... Mir schon mal, ja. Das würde mir gefallen. Sollen wir uns mal ein bisschen schlau machen im Hintergrund, ob es da Möglichkeiten gibt, wo wir dich vielleicht irgendwie mit verbinden können? Ja, das wäre nicht schlecht. Das machen wir sehr gerne, Roswitha. Ja. Dann bitte ich dich jetzt aufzulegen. War das übrigens jetzt anstrengend für dich, das Gespräch? Naja, das war schon anstrengend, aber ich atme ja zwischendurch. Ja. Wenn wir jetzt aufhören zu sprechen nachher, dann setze ich also die Maske richtig auf. Ja. Und dann ist der ganze Mund und Nase ist ja alles in der Maske drin. Dann schlage ich vor, dass du erstmal jetzt ein bisschen durchatmest und ja. Dich ein bisschen erholst und so in 5 oder 10 Minuten ruft dich die Magdalena an, meine Mitarbeiterin. Ja. Und dann überlegen wir mal gemeinsam im Hintergrund. Sollen wir das machen so? Das könnten wir machen, da wäre ich sehr dankbar. Das machen wir sehr gerne und ich hoffe sehr, dass wir dir vielleicht ein bisschen weiterhelfen können. Ja, das wünsche dir von ganzem Herzen alles Gute und ja, viel Kraft für alles, was du stemmen musst. Bedanke ich mich ganz herzlich und viele Grüße an das gesamte Team. Dankeschön, sehr nett von dir. Tschüss, Domi, tschüss, ja. Roswitha. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, ich möchte euch gerne unser Thema nächste Woche sagen. Unser Hauptthema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt das Thema Angst vor Zuhause. Wer von euch hat Angst, nach Hause zu kommen? Angst vor Zuhause. Ich möchte gerne mit Leuten reden nächste Woche in unserem Hauptthema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, die ungern nach Hause kommen, weil dort zum Beispiel ein prügelnder Partner droht oder weil dort ein schwerkranker Angehöriger liegt oder weil dort verständnislose Eltern warten oder vielleicht weil sie dort sehr einsam sind. Wer von euch hat Angst vor Zuhause? Wenn ihr mir davon nächste Woche in unserer Themensendung in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag erzählen wollt, dann meldet euch am besten schon per Mail domian@wdr.de. Angst vor Zuhause, das ist das Thema nächste Woche Mittwoch. Jetzt machen wir weiter mit der freien Themennacht, wie immer freitags. Es ist 1 Uhr 29 und ich begrüße sehr herzlich die Luna. Die Luna ist 36. Hallo Luna. Hallo. Ja, hallo Luna. Schön, dass du da bist. Ja. Ja. Dass ich das noch erleben darf. Um was geht's denn bei dir? Ja, ich wollte erst mal sagen, also ich bin ja schon Fan der ersten Stunde. Mhm. Ich habe mich schon aus dem Auto geschlichen und die Sendung gehört, also noch auf 1 Live um Freitags um 3 Uhr, um 15 Uhr. Das hier Riff ist die Sendung damals, die heiße Nummer mit Jürgen Domian. Ja. Das ist lange her. Ja, das ist lange her. Ja. Ja, jetzt habe ich ein ganz anderes Problem. Ja. Also ich habe, um es kurz zu machen, mein Ex-Mann hat sich umgebracht vor 3 Monaten. Ach du lieber Gott, ja. Der Ex-Mann. Wie lange wart ihr jetzt getrennt? Wir waren 5 Jahre getrennt. 5 Jahre getrennt und wie viele Jahre vorher zusammen? 17. 17 Jahre. Mhm. Also das war eine lange Zeit, eine enge Bindung. Richtig. Dann 5 Jahre getrennt und jetzt hat er sich das Leben genommen. Mhm. Warum hat er sich das Leben genommen, weißt du's? Ja, wenn ich das wüsste, wäre ich einen Schritt weiter. Also er war hoch verschuldet, aber wir haben das jetzt alles über die Runden gekriegt soweit. Ja, warum? Ja. Hattest du denn in den letzten Jahren, hattet ihr noch Kontakt miteinander? Guten Kontakt. Guten Kontakt sogar? Ja, also nichts Böses. Freundschaftlichen gar? Freundschaftlich, ja. Mhm. Einen gemeinsamen Sohn. Mhm. Ja, und ich habe 3 Tage vor seinem Tod noch mit ihm gesprochen. Mhm. Ganz normal, also er hat sich überhaupt nichts anmerken lassen. Aber er hatte seinen Tod wohl richtig ganz konkret geplant. Wie hat er sich das Leben genommen? Ja, er hat sich in einen kleinen Raum eingeschlossen, alles abgeklebt, hat sich einen Grill da reingeschoben, also einen ganz normalen Haushaltsgrill, also so einen ganz normalen Grill, mhm. Holzkohle, hat er, ja, Kohlenmonoxidvergiftung stand auf dem Sterbezettel oder auf der Totenurkunde. Also ganz akribisch geplant, ganz akribisch durchgeführt. Mhm. Mhm. Wo hat er das gemacht? Ja, in seinem Haus. Und wer hat ihn gefunden? Seine ehemalige, also seine Lebensgefährtin. Mhm. Und da war er schon verstorben? Mhm. Ja. Hat er was hinterlassen? Alles. Also hat, es lag alles da, er hat alles hinterlassen, die Adressen, seine Bankverbindung, sein Handy, alles hat er da liegen lassen. Ja, ich meinte jetzt mit hinterlassen, ob er einen Brief an dich vielleicht zum Beispiel sogar hinterlassen hat. An mich nicht, nein. An seine Lebensgefährtin hat er einen Brief hinterlassen, den freundlicherweise seine Lebensgefährtin auch noch an mich gegeben hat, obwohl ich hätte den nicht aus der Hand gegeben, so wie er den formuliert hat, aber... Ist euer Verhältnis eigentlich auch ganz ganz gut zwischen dir und der Lebensgefährtin oder nicht so? Wir fahren in Urlaub jetzt. Ach so. Ja. Ach so. Aber der war vorher auch schon gut, der Kontakt? Nee, vorher kannte ich sie gar nicht. Ich habe sie erst nach dem Tod kennengelernt. Ach, wie merkwürdig. Mhm. Und jetzt fahrt ihr in Urlaub zusammen? Ja. Wie kommt das? Ja, weil wir beide den Kopf auf den Tisch liegen haben. Und wir wollten jetzt Weihnachten nicht unbedingt noch mehr den Kopf auf den Tisch liegen haben. Und weil eben mein Sohn auch mit der Lebensgefährtin in Kontakt stand und die sich gut verstanden haben, ja, haben wir das. Und sie natürlich auch in einer sehr schwierigen Situation ist. Ja, fahrt ihr jetzt über Weihnachten weg? Genau. Wohin fahrt ihr? Ägypten. Nach Ägypten? Mhm. Ist ja schon eine kuriose Kombination, ne? Allerdings. Ist dir denn ein bisschen mulmig bei? Nö. Nee. Ich habe mich vorher jetzt schon ein paar Mal mit ihr getroffen und... Aber ich hörte gerade so eine Kritik daraus, dass sie diesen Brief aus der Hand gegeben hat. Das hast du ein bisschen kritisiert an ihr? Kritisiert nicht. Also ich... Gewundert. Ja, also ich hätte so einen Brief nicht aus der Hand gegeben, aber ich fand es sehr nett von ihr, weil ich habe da auch keinen Kopf dran gekriegt. Was war denn das Besondere an diesem Abschiedsbrief? Was stand denn da drin? Also so grob. Ja, also das war schon sehr persönlich. Mhm. Das fing an mit Geliebte und... So, das war schon sehr persönlich. Aber konnte, ich meine, das meinte ich jetzt gar nicht, das wäre zu intim, das zu verraten. Ich meine, kann denn daraus doch noch konkreter geschlossen werden, was ihn dazu getrieben hat? Also, sie kannte ihn 1,5 Jahre. Ich kannte ihn fast 20 Jahre. Mhm. Also fast ganz lange Zeit. Ich habe sehr viel zwischen den Zeilen gelesen, was sie vielleicht nicht gelesen hat, was aber kein Vorwurf sein soll. Ne? Also ich habe schon in diesem Brief ich kann das jetzt nicht so beschreiben. Also ich hätte. Also wenn du, fragen wir es nochmal, wenn du es jetzt so zusammenfassend erklären sollst, warum er das gemacht hat, auf welchen Punkt würdest du kommen, auch in Anbetracht des Briefes? Also ich würde, was ich mir jetzt auch zum Vorwurf mache, er hat vorher noch so ein paar Vorposten auch für mich abgeschickt. Wir haben es alle nicht erkannt, weil er es alles so verheimlicht hat. Also ich glaube, also er hat es probiert, aber er hat, glaube ich, im letzten Moment noch damit gerechnet, dass er gefunden wird. Aber sag mir nochmal zum Grund der Selbsttötung. Er war hochverschuldet. Also er war vorher ein wirklich wichtiger Manager, hatte immer großes Einkommen, großes Haus, alles war, also er hat ja immer sehr viel darauf, ja, auf Schein. Die Verschuldung hattest du ja gerade ganz am Anfang schon angesprochen. Gab es denn darüber hinaus, war es das wirklich alleine oder gab es noch einen Grund? Ja, die Depression, die er schon lange irgendwie immer erwähnt hat. Ja, er ist nicht behandelt worden. Nee. Nein. Wie hoch war eigentlich die Verschuldung? Das war um die 600.000 Euro. Oh ja, das ist natürlich viel. Und du glaubst, dass er noch gehofft hat, vielleicht vorher, dass der Brief gefunden worden wäre und... Nee, nicht der Brief, dass er gefunden worden ist. Ach so, also er. Ja, weil er hat das an dem Tag gemacht, wo er genau wusste, dass er seinen Sohn abholen wollte. Wie alt ist euer Sohn? Der ist 9. Ach so, jung noch. Das ist ja für und das er wusste genau, dass wenn er nicht ganz pünktlich ist, dann mache ich mir Sorgen, weil er war immer ein hochpünktlicher Mensch. Und du machst ja in einer gewissen Weise Vorwurf. Richtig. Konkretisiere die mal. Was hättest du vielleicht besser tun können? Also ich hätte, also nachdem ich gemerkt habe, so erst zu dem verabredeten Zeitpunkt nicht erschienen, hätte ich vielleicht hinfahren sollen. Dann wäre es vielleicht noch früh genug gewesen, um ihn zu retten. Weil seine Lebensgefährtin ist absehbar erst 2 Stunden später eingetroffen. Du hattest aber auch nicht ansatzweise, auch nicht mit so etwas gerechnet. Nee. Dass er sich vielleicht etwas antun würde wollen. Gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Dann ist das natürlich auch, im Nachhinein sagt man das so, ich hätte dann vielleicht früher dahin fahren sollen, aber eigentlich völlig verständlich, dass du es nicht getan hast. Warum auch? Also du warst ja nicht in einer Panik, einer großen Sorge. Das war ich schon. Wir hatten einen Zeitpunkt verabredet, er wollte seinen Sohn abholen. Aber hätte nicht irgendwas dazwischen kommen können? Irgendwas? Nee, das war bei ihm nie so. Also sie, und der hätte kopfüber mit dem Auto im Graben liegen können. Da hätte er irgendwie noch eine Möglichkeit gefunden, um zu sagen, ich liege jetzt gerade kopfüber im Graben und ich komme 3 Sekunden später. Aber wenn du sagst, nun gut, diesen Vorwurf oder dieses Gefühl kann man haben, das ist auch verständlich, glaube ich. Aber andererseits, bist du nicht auch ein bisschen wütend auf ihn? Du sagst, ihr hattet ein gutes Verhältnis, ihr habt ein Kind gemeinsam, dass er dir nicht frühzeitig von seinen inneren Bedrückungen gesagt hat, erzählt hat? Hat er. Niemandem erzählt. Niemandem. Noch nicht mal seiner Lebensgefährtin. Die hat neben ihm gelebt, neben ihm, mit ihm gelebt. Und die hat es nicht mitgekriegt. Bist du wütend, dass er es dir nicht gesagt hat? Ihr wart enge Vertraute. Ihr kanntet euch so gut. Ich habe ihn oft angesprochen, weil das ist auf seine Depression zurückzuführen, weil er konnte seinen Beruf nicht mehr ausüben. Das hat er mir irgendwann mal gesagt. Er konnte diesen Druck als Manager nicht mehr Er hatte da so viel Verantwortung und das hatte auch einen ganz miesen Chef, sage ich mal so. Und er konnte das einfach nicht mehr ertragen. Diesen Druck, diese Erwartungserhaltung, die alle an ihn hatten, das konnte er einfach nicht mehr ertragen. Also über die Depression habt ihr in dem Sinne schon gesprochen? Ja, da haben wir drüber gesprochen. So. Wusstest du denn auch, hast du geahnt, dass sich da auch so viele Schulden aufgebäumt haben? Nein, überhaupt nicht. Gar nicht. Hm. Überhaupt nicht, ne. Nein, ich habe immer irgendwie, also ich weiß nur, dass, bevor wir uns getrennt hatten, hat er noch einen ganz lukrativen Vertrag abgeschlossen. Mhm. Und bevor ich dann gegangen bin, habe ich dann gedacht, ja, ist ja alles in Ordnung. Mhm. Aber es ist wahrscheinlich einer von diesen vielen, vielen Fällen, die passieren. Der prominenteste war Robert Enke. Ja, genau. Wo das Umfeld das eigentlich gar nicht richtig verstanden hat. Und wo die Menschen, die Betroffenen, wahrscheinlich so in einer Glocke gelebt haben, der Verzweiflung, dass sie nicht raustreten konnten oder auch sich nicht bemerkbar machen konnten und dann zu so einem dramatischen Schluss gegriffen haben, nämlich sich zu töten. Ja, das ist also... Das ist für die Angehörigen immer schlimm, weil man sich immer Vorwürfe macht, aber letztendlich, glaube ich, wenn man es objektiv sieht, kann man weder dem, der es getan hat, Vorwürfe machen, weil er eben so, wahrscheinlich so schwer krank war, innerlich, seelisch, und man kann euch oder dir keinen Vorwurf machen, dass ihr das nicht so in der Dramatik wahrgenommen habt. Ja, das ist eben der Vorwurf, den ich mir mache, ne? Mhm. Da komme ich nicht drüber weg. Also wir haben jetzt, dann gab es lange Diskussionen, Erbe antreten oder ausschlagen. Mhm. Letztendlich haben wir dann das Erbe doch angetreten, weil, aber das würde ja zu weit führen. Das würde ja den Rahmen sprengen, warum wir das gemacht haben. Aber vielleicht ist wirklich diese gemeinsame Reise vielleicht gar nicht so schlecht, weil ihr euch da sehr gut intensiv austauschen könnt. Ich glaube, wir müssen uns mal im Hintergrund schlau machen. Es gibt auch so Selbsthilfegruppen von Angehörigen, von Depressionserkrankten und auch von Angehörigen, die sich das Leben genommen haben aufgrund einer Depression. Wäre das vielleicht eine Möglichkeit für dich, da anzuknüpfen? Ja, ich habe ja auch unter anderem angerufen, weil ich brauche irgendwie psychologische Unterstützung. Mhm. So, und die bekomme ich eben nicht. Ne? Also das ist Krankenkassengeschichten, bla bla bla bla bla, die wollen das alles nicht und das ist alles zu teuer. Und ich brauche das für meinen Sohn. Okay, dann so. Damit beschäftigen wir uns jetzt mal im Hintergrund. Das machen wir jetzt, Luna. In der Hoffnung, dass wir dir auch weiterhelfen können. Mit Rat und Tat, zumindest mit einem guten Rat. Und dann wünsche ich dir für diese Reise, wünsche ich euch eine gute Zeit und vielleicht auch eine aufschlussreiche Zeit. Ihr werdet wahrscheinlich viel miteinander reden über das, was passiert ist und auch über deinen ehemaligen Mann. Ja, allerdings. Liebe Luna. Ich muss noch eins eben nachfragen. Mhm. Du hast mal irgendwann vor langer Zeit ein Buch geschrieben. Mhm. Da waren so Geschichten drin, so skurrile Geschichten, unter anderem mit diesem Mettmann. Oh ja, das ist aber ganz lange her. Das war eine Dokumentation von dieser Sendung. Ja, genau. Ja, ja. Ja, genau. Ja. Und das Buch habe ich verliehen. Und wie kriege ich das wieder? Das kann ich dir leider nicht sagen. Das gibt es nicht mehr zu kaufen. Das ist 1906. Ja, das weiß ich. Ja. Das habe ich schon mitgekriegt. Das weiß ich nicht. Kann ich dir nicht weiterhelfen? Das hieß Extreme Leben. Und es ist 1996 ist das erschienen. Ja, ich weiß. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe das verliehen und habe es nicht wiederbekommen. Tut mir leid, ich habe da keine Idee, Luna. Ich habe da öfters schon Anrufe bekommen und Fragen. Ich kann es nicht sagen. So, jetzt legst du bitte auf und wirst von uns zurückgerufen. Ja, vielen Dank. Alles Gute, tschüss. Ja, tschüss. Hier ist Sebastian. Sebastian ist 24. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Sebastian, was geht's bei dir? Ja, also ich habe ganz schön viele Probleme eben gerade. Mhm. Ich bin halt, seitdem ich 18 bin, in der rechten Szene. Was bist du? Seitdem du 18 bist? Bin ich in der rechten Szene. In der rechten Szene? In der rechten Szene. Was heißt das genau? Ja, also wir haben halt auch so eine Art Kameradschaft, Rittersturm, und wir treffen uns immer mit unseren Jungs in der Stadt, trinken ziemlich viel, besuchen Konzerte, auf Demonstrationen waren wir auch schon, und mein ganzes Leben geht gerade im Bach runter. Also ich weiß nicht mehr so richtig, was ich machen soll. Ich bin eben gerade auch ein bisschen nervös. Warst du in Schlägereien auch schon verwickelt? Ja, in einigen. In einigen. Mit wem hast du dich geschlagen? Das ist viele Leute. Halt mit Negern. Sagen wir mal mit farbigen Menschen. Farbigen Menschen, mit Roten halt, ne? Ja, mit Leuten halt, die uns in die Quere gekommen sind, mit denen Stress gab es irgendwie. Die euch nicht gefallen, sagen wir so. Ja, ja. So könnte man es auch sagen. Sind Leute dabei verletzt worden? Ja, das ein oder andere Mal schon. Auch durch dich? Ich bin auch schon öfters verletzt worden. Also ich bin da... Ich meine, auch durch dich? Ich bin auch Opfer gewesen öfters. Also, aber wer hat denn angefangen? Ihr? Verschieden, verschieden. Aber öfters auch wir, ja, das stimmt voll. Ja, ich gehe mir davon aus, fast immer. Ich will das auch nicht mehr. Ich will das auch nicht mehr. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Jetzt bist du 6 Jahre dabei. Vom 18. Lebensjahr, jetzt bist du 24, habe ich gesagt. Ja. Und du willst da raus? Ich glaube, ich will da raus. Also, meine Ausbildung ist jetzt weg und ich trinke so viel und das geht so nicht mehr weiter. Das geht so nicht mehr weiter. Was hast du denn für eine Ausbildung angefangen? Tischler. Und warum ist die weg, die Ausbildung? Ja, ich bin halt öfters nicht mehr hingegangen, weil ich so viel gesoffen habe und so, ne? Mhm. Also ist Alkohol ein großes Problem? Ja, könnte man so sagen. Ja. Lebst du alleine oder? Ich wohne eben gerade bei einer Freundin von mir. Ja. Und von was lebst du? Von woher kommst du? Die unterstützt mich eben gerade ein bisschen. Und was machst du den ganzen Tag über so? Ich räume hier ein bisschen auf. Also mehr eben gerade eigentlich nicht so wirklich. Hängst du ab? Ich gehe jetzt auch nicht mehr so oft in die Stadt irgendwie und treffe mich mit den anderen. Also das mache ich jetzt auch nicht mehr so oft. Mhm. Wie viel trinkst du am Tag? Also in den letzten Tagen ist es ein bisschen weniger geworden, aber wenn ich in der City gehe oder so, schon so 15, 16 Pilz sind da schon noch. Mhm. Ein bisschen Schnaps dazu. Also das was, ist man, ein, was man halt so trinkt, ne? Eine ganze Menge. Wenn das jeden Tag so ist, kann man sagen, Alkoholiker. Kann man fast sagen. Ja. Ich musste eben gerade hoch, ich war ein bisschen angespannt gewesen, aber ich mir eben gerade auch noch 2 kurze reingepfeffert. Ne? Ja, aber du kannst klar reden. Ich kann klar reden. Ich habe vorher heute, was weiß ich, so 3, 4, 5 Bierchen habe ich getrunken seit heute Morgen. Das geht. Gab es ein Ereignis, das so den Schalter rumgelegt hat, wo du gesagt hast, innerlich so für dich, es muss sich was verändern? Das hat sich halt so langsam entwickelt. Und die Freundin, bei der ich wohne, die ist halt auch Halbinnerin. Mhm. Und wenn das meine Kameraden mitkriegen, dann vom Ritt. Mhm. Hast du denn mittlerweile, bist du auch auf dem Trip, dass du denkst, oder bist du zu der Erkenntnis gekommen, so muss ich sagen, was für ein idiotisches Zeug deine Kameraden reden, auch über andere Menschen? Also, was heißt idiotisch? Das ist... Du musst mal ein bisschen mehr ans Fenster gehen oder irgendwie, ich verstehe dich ganz schlecht, die Leitung ist nicht gut. Die Leitung, ja, ich habe irgendwie eine kleine Fangstörung, deswegen war es auch vorhin schon gewesen. Hm. In manchen Punkten haben sie auch recht, aber das läuft halt hier einfach nicht in diesem Staat. Halt so. Ich mache mir damit zu viel kaputt. Hm. Das ist das Problem. Ich mache mir mein eigenes Leben kaputt irgendwie. Also das ist es. In welchen Punkten haben sie recht? Ja, ich weiß nicht, zum Beispiel mit den Juden, die mag ja eigentlich keiner. Sagst du? Ja, dachte ich eigentlich. Das erzählen die dir. Du redest das nach, was die dir erzählen. Kennst du überhaupt Juden? Kennst du Juden? Jüdische Menschen? Den Friedmann habe ich mal im Fernsehen gesehen. Ja, gut. Den mochte ich nicht. Ja gut, das ist ja nur... Viele Menschen mögen ihn nicht, das hat aber nichts damit zu tun, weil er Jude ist, sondern weil er manchen unsympathisch ist und manchen sympathisch ist. Das hat damit nichts zu tun. Ich glaube ja, dass du gar nicht so ein ideologischer Hardcore-Typ bist, sondern dass du da in die Szene mit reingekommen, so reingeschlittert bist. Ich bin da ja auch, das ist alles hat sich irgendwie so entwickelt. Dann habe ich zum 19. habe ich von den Normen schwarz-weiß-rote Hosenträger Geschenk gekriegt. Naja. Und dann die Stiefel habe ich geschenkt gekriegt, die 18 doch. Und dann, aber das hat mir halt gefallen, auch dieses Auftreten, wenn man so durch die Stadt geht. Mhm. Das ist klasse, das ist ein klasse Gefühl. Ja, aber es ist kein klasse Gefühl, wenn zum Beispiel diese Idioten deine Freundin zusammenschlagen würden, nur weil sie Halbinderin ist. Das ist kein tolles Gefühl, ne? Da hast du recht, das wäre furchtbar. Genau. Und deshalb glaube ich, dass wir beide gar nicht so fern voneinander sind. Ich glaube, dass du eigentlich, wenn du ganz ehrlich bist, doch auch gut findest, wenn alle Menschen erstmal respektiert werden. Und es nur darauf ankommt, wie ein Mensch sich verhält. Und dass er nicht wegen seiner Hautfarbe, seiner Religion oder was weiß ich gleich verurteilt werden darf. Musst du mir doch zustimmen. Ja. Du, Ja, du hast eine Freundin, die ist Halbinderin. Und du magst die sehr. Das stimmt, die mag ich wirklich sehr. So. Und die anderen, die würden gar nicht fragen, ist das eine tolle Frau, eine nette Frau? Hat die ein gutes Herz? Die würden einfach gleich sagen, nee, das ist eine Halbinderin, die ist scheiße. Ja, die sagen immer, die Inder stinken nach Curry. So. Aber die kocht nur ganz, ganz selten Curry. Ja. Das ist aber, wenn ich das denen sagen würde, das würden die mir wahrscheinlich gar nicht glauben. Ja, aber du siehst doch, ist doch eine Sauerei, wenn man so schnell über einen Menschen urteilt. Du hast ja die Chance gehabt, jetzt deine Freundin näher kennenzulernen und siehst, dass das ein netter und anständiger Mensch ist. Das stimmt, das ist so wirklich. Also, sonst hätte sie mich gar nicht bei sich aufgenommen. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Sebastian, was ist, wenn du dich jetzt da voll rausziehst aus der Szene? Lassen die dich in Ruhe? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht so genau. Also, hättest du Angst vor denen, dass die dir was antun? Da habe ich mir eigentlich noch gar nicht so große Gedanken drüber gemacht. Ich habe eigentlich mehr Angst, dass ich dann irgendwie keine Leute mehr habe, mit denen ich was machen kann. Verstehe. Das ist es. Ich glaube nicht, dass die mir was tun würden. Das glaube ich nicht. Dafür kenne ich auch die Leute teilweise zu lange. Mhm. So, das ist schon mal eine gute Aussage, dass du keine Angst haben musst. Dass du in andere Szenen reinkommst und mit anderen Leuten in Kontakt kommst, dafür kann man sorgen. Es gibt zum Beispiel ein Aussteigerprogramm für Leute aus der rechten Szene. Das werden wir dir gleich im Hintergrund erklären, wie du drankommst und mit wem du da in Kontakt treten solltest. Da bist du schon direkt wieder mit anderen Menschen in Verbindung. Das ist das eine. Das solltest du unbedingt machen. Wir werden dir die richtigen Informationen an die Hand geben. Das andere ist, Sebastian, du bist ein junger Kerl von 24. Du hast einen tollen Beruf angefangen zu lernen, nämlich Tischler. Da musst du weitermachen. Das ist deine Zukunft. Sonst landest du im Knast oder irgendwann in der Klinik, weil du absolut versoffen bist. Du bist eigentlich jetzt, hängst in der Gosse schon, so kann man sagen. Ja, ich muss es so klar ausdrücken, es kann jetzt nur noch nach oben gehen, wenn du es willst. Ich glaube, jetzt muss ich einen kurzen trinken. Lass uns mal weitergehen. Ja, gut. Frage, was sagen denn deine Eltern? Hast du Kontakt zu deinen Eltern? Nee, die haben Kontakt abgebrochen. Hast du Geschwister? Ich, ja. Zwei Schwestern. Kümmern sich auch nicht um dich? Ich sehe die halt öfters mal in der Stadt. Ne? Mhm. Die eine leiht mir ab und zu mal Geld für Bier. Ja. Aber ist ja alles. Gestern habe ich keine Probleme. Meine Eltern, die haben halt nicht mehr so großen Elan auf mich irgendwie, auf wegen der Sauferei und so. Und verstehe. Die haben mich auch rausgeschmissen. Sebastian, du hast ja angerufen, das zeigt mir, da ist ein Typ, dem geht's ziemlich dreckig gerade, aber der will was verändern. Ja, das stimmt. Ich bin voll durcheinander. So, wenn du was verändern willst, du bist der Herr in deinem Leben. Wenn du was verändern willst, dann schaffst du das auch. Aber du musst es wollen und du musst dich dafür entscheiden. Andere Leute können dir Hilfestellungen leisten. Das werden wir jetzt auch gleich noch tun im Anschluss an dieses Gespräch. Aber dann musst du morgen und die nächsten Tage musst du losgehen und sagen, ich will jetzt mein Leben neu ordnen. Und du schaffst es. Wenn du es willst, schaffst du es. Dann hast du in ein paar Jahren deine Lehre und machst ganz andere Sachen und denkst, was war ich ein Idiot, was ich damals gemacht habe. Jetzt, Sebastian, jetzt lass mal die Finger von dem Schnaps, sondern du legst auf und wirst von uns angerufen. Und dann kriegst du alles das an die Hand, was für dich wichtig und richtig ist. Okay? Ja, gut. Machen wir. So, und dann drücke ich ganz fest die Daumen, dass das klappt und wünsche dir wirklich viel Erfolg. Ja. Mein Lieber. Sehr gerne, ja. Sebastian. Alles Gute, du legst auf, wir melden uns gleich. Ja. Tschüss. Und hier ist der Herbert. Herbert ist 71. Hallo Herbert. So ist es. So ist es. Herbert, um was geht's? Ja. Meine Frau ist vor 8 Wochen gestorben. Vor 8 Wochen? Wir waren 48 Jahre und 7 Monate auf den Tag in Hof verheiratet. Und das fehlt mir sehr. Das glaube ich. Das heißt, das ist jetzt eine ganz, ganz schwere Zeit für dich. So ist, ja, kann man sagen. Mhm. Ich weiß nicht. Ist deine Frau plötzlich verstorben, Herbert? Nein, nicht plötzlich. Voriges Jahr am 31.12.2010 ist sie gefallen. Mhm. Und da ein Oberschenkelhalsbruch dreimal. Mhm. und am linken Oberarm einen siebenfachen Trümmerbruch. Ich gehe mal davon aus, dass sie so in deinem Alter war. Ja, klar. Und davon hat sie sich nie erholt. Also sie hatte sonst keine weitere schwere Erkrankung? Nein. Nein. War doch nichts. Es waren diese Brüche. Ja, es waren die Brüche, aber sie kamen nicht mehr hoch. Ich habe sie die ganze Zeit gepflegt und... Woran ist sie denn dann letztendlich gestorben? Sie hat auf einen Sessel gesessen und ist einfach eingeschlafen. Also sie war erschöpft. Sie war erschöpft, sie war einfach nicht mehr da. Ist eingeschlafen und ist nicht mehr aufgewacht. Ja. Bei euch zu Hause? Ja, genau. Hatte sie auch schon sehr viel Kraft verloren die Tage davor? Ja. Sie konnte einfach nicht mehr. Hat sie sehr große Schmerzen gehabt? Schmerzen will ich nicht sagen. Sie war der Typ Mensch, der eher immer selbstständig war. Sie konnte es einfach nicht schaffen, dass sie das nicht mehr konnte. Ah, ich verstehe. Durch diese schweren Brüche war sie ja völlig hilflos und auf andere angewiesen. Etwa. Und das war halt meine Sache. Und wie soll ich sagen? Sie war immer für mich da. Und jetzt war ich für sie da. Und das konnte sie einfach nicht wahrhaben. Habt ihr Kinder? Ja. Wie viel? Zwei. Sind die Kinder dir im Moment eine Hilfe? Nein. Warum nicht? Ganz einfach, weil die Kinder weit von mir weg wohnen. Und halt nur ein telefonischer Kontakt da ist. Telefonischer Kontakt ist schon da? Ja. Der ist schon da. Aber letztendlich wäre es natürlich schöner, wenn die Kinder bei dir um die Ecke wohnen würden und auch öfters zu dir gehen könnten. Ja, das wäre natürlich schön. Aber das ist halt nicht der Fall. Als du bemerkt hast, dass deine Frau dann eingeschlafen war, ist das nachts passiert? Nein, das war an einem Montagabend. Ich vergesse es nie. Sie hat sich im Sessel hingesetzt und ist eingeschlafen. Dann habe ich zu ihr gesagt, Schatz, kann ich denn noch was zum Essen machen oder zum Trinken machen? Nö, also, ist nicht nötig. Und eine halbe Stunde später oder dreiviertel Stunde später habe ich gedacht, das stimmt was nicht. Weil sie hat extrem geraucht. Und deshalb kennt man ja die Atemfrequenz. Ja. Und da war nichts mehr da. Einfach nichts mehr da. Hast du das gleich dann so realisiert, dass sie gestorben ist? Nein, habe ich nicht. Ich habe es, wie soll man sagen, ja, den Puls gefühlt. Und da war kein Puls mehr. Dann habe ich versucht, die 112 anzurufen, also die 112 anzurufen. Und es kam kein Echo. Es war nichts mehr da. Der Telefon funktionierte einfach nicht. Ach, das auch noch. Ja, dann bin ich so zu meiner Nachbarin gelaufen und die haben mir Gott sei Dank geholfen. Ja, dann kam die Notärztin und die hat sofort festgestellt, obwohl der Rettungshelfer, der war schon bereit, seine Tasche zu öffnen auf. Dann sagt die Notärztin einfach, nein, das brauchst du gar nicht, die Frau ist tot. Herbert, ich muss jetzt etwas sehr Unangenehmes machen. Ich schaue gerade auf meine Uhr. Unsere Sendung ist gleich vorbei. Okay, klar. Wir werden dich jetzt aber sofort wieder anrufen und weiter mit dir sprechen. Ich bitte dich nur kurz aufzulegen und dann melden wir uns wieder. Ja? Okay. Können wir es bitte so machen, ja? Dann sagen wir bis gleich. Tschüss. Tschüss. So, mein Lieben, das war's für diese